früher. Aufgewacht bin ich um 7.07 Uhr Sommerzeit. Mit diesen Zahlenkombinationen sprechen die Engel zu uns, glaubt meine Nachbarin A. Auf jeden Fall ist es eine schöne Zeit. Morgenglanz der Ewigkeit breitet sich golden über den Berg, und es ist schwer, jetzt nicht einfach hinauszustürmen wie früher. Früher, das war ein magisches Wort in meiner Kindheit. Früher war alles anders und meistens besser. Früher war mein lieber Hund Shamash mit mir, mein vierfüßiger sumerischer Sonnengott. Und wie die Sonne selbst rollte und tollte er jeden Morgen in seinem weißen, zottigen Fell den Hang hinunter. Nie mehr im Leben habe ich eine solche Freude gesehen. Dass das Vergangene so wirklich erscheint und gleichzeitig so unerreichbar ist. Ich denke jeden Augenblick, ist das wirklich passiert? War das wirklich ich? Und alle diese Toten, waren sie wirklich da? Habe ich das alles nicht nur geträumt? Jetzt kann ich früh morgens schon ohne Taschenlampe aufs Klo. Das Licht, Licht vom unerschöpften Lichte, von Christian Knorr von Rosenroth, 1636 bis 1689. Jetzt kommt das Jahr in Fahrt, das Jahr des Büffels nach chinesischer Zeitrechnung, ein starkes, mutiges Tier.